ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. 100 Hörspiele hören wir aus 100 Jahren. Ich bin Jörg Albrecht und du bist? Ich bin Nora Gomringer. Hallo Jörg. Hallo. Und ja, das Stück, was jetzt kommt, hast du mitgebracht und es hat den schönen Titel Locomotion und das ist eigentlich auch schon der Inhalt, oder? Ja, also das ist jetzt so ein Stück, da würde man denken, dass Menschen, die Radio und Menschen, die die Bahn sehr mögen, so eine große Schnittmenge bilden könnten. 1987 ist die Erstsendung ausgestrahlt worden. Regie hat damals Alfred Behrens geführt und eigentlich steigen wir mit einem Mikrofon ausgestattet in eine Bahn ein und diese Bahnfahrt hört gar nicht mehr auf. Wir steigen aber unheimlich viele Male um und aus und lauschen und von Berlin West über Helmstedt, Hannover, Frankfurt, Paris, Avignon, Barcelona, Madrid, Granada, Tanger, Casablanca bis nach Marrakesch. Also diese lange Fahrt ist akustisch abgebildet. Wir sind an unser Gehirn gebunden zum Erstellen all dieser Bilder. Und das Erstaunliche war für mich, dass man sogar vermeint, manchmal die Straßen zu riechen, die Wärme zu fühlen. Man hat den Eindruck, dass die äußeren Atmosphären sich auch auf die Qualität des Tons zum Beispiel legen. Man spürt und hört Wärme. Also ich fand es erstaunlich. Hast du es gern gehört? Ja, ich habe es gern gehört. Also diese Vielfalt von Sinneseindrücken, das ist wirklich genauso, wie du sagst, dass es fast schon synästhetisch wird. Also ne, am Anfang noch so ein bisschen eigentlich das, was wir kennen. Ich fand es auch erstaunlich, wie stark das doch immer noch das Leben in der Bahn quasi ist. Also Fahrkartenkontrolle, Durchsagen und so weiter. Aber dann auch, dass dann auf einmal auch Vogelzwitschern reinkommt, diese Signalgeräusche, das alles, dass man wirklich denkt, ah, ich spüre diese Außenräume auch. Also nicht nur den Zug selber, sondern auch das Drumherum. Das Mikrofon als sehr waches Gehör, dass sich das uns sehr übersetzt. Das ist ein schöner Ausdruck eben für das, was wir hier vorliegen haben, denn es ist ja ein Originalton-Hörspiel, also etwas, was für die Zeit, in der es entstanden ist, ganz, ganz charakteristisch ist und eine weitere Etappe sozusagen in der Hörspielgeschichte. Und anders als man denken könnte, wenn man Originalton-Stück hört, geht es nicht darum, dass es authentische O-Töne sind. Doch, es sind authentische O-Töne, aber in der Montage, so wie wir das hier bei Locomotion auch hören, entsteht eben etwas anderes. Also im Grunde geht es darum, dass Originalton-Hörspiele auch zeigen, dass jedes Dokument, das gesendet wird, auch nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit ist. Und das, finde ich, macht Alfred Behrens wirklich fantastisch, dass er aus diesen O-Tönen eben wieder etwas ganz anderes herstellt. Mich interessiert, dass der Ort, an dem wir uns da befinden, der ja doch ein schwankender, wechselnder ist, aufgrund seiner technischen Besonderheit, ein fahrendes Instrument in der Welt, trotzdem ein Ort, auch eine Art der Innerlichkeit ist und der Kontemplation. Also ich bin mal lange mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren und habe auch da so ein paar Sachen aufgenommen. Und immer, wenn man da zurücklauscht, ist man zurückversetzt. Das Ohr hat einfach vielleicht die schönste Form des Gedächtnisses zu bieten. Auch wenn es in Bewegung ist. Und gut, dass du das sagst mit der Transsibirischen, denn was wir auch hören in dem Stück, wir hören ja ein Westeuropa eigentlich, dieser Mit-80er. Ja, nämlich Zeit. Es spricht Französisch, es spricht Spanisch, es spricht Englisch, es spricht auch Deutsch. Alle Sprachen. Aber eben kein Polnisch, kein Tschechisch, kein Ungarisch, Ukrainisch oder Russisch. Also wir hören in dem, was nicht zu hören ist, auch die Teilung. Und das war für mich, je mehr ich mich dem Ende des Stückes genähert habe, desto eindrücklicher. Und bleibt irgendwie auch als Höreindruck. Also sage ich, Locomotion, Ton ab. Thank you. Kerzen dazu gesegnet. Bitte. Blaue Enzian nach Dortmund, über Frankfurt Flughafen, Mainz, Koblenz, Bonn, Köln, Solingen-Ohlings, Wuppertal, Elberfeld, Hagen. Abfahrt 18.47 Uhr, Ausgleis 6. Das ist vom selben Bahnsteig gegenüber. In der City 535, Toller Bomberg nach Münster in Westfalen, über Wiesbaden, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum. Abfahrt 18.49 Uhr, Ausgleis 19. Thank you. irgendwo die Frage, verstehen Sie, wie ich meine? Bin ich hingegangen zur Therapie? Ich wollte in der Zukunft, nachher wollte ich in die Therapie rein. Ja, ich meine, du musst die Idee sein, die Bude Johnny, what do you want? Do you want some Max? I give you Max. I give you Max. And when you come to my place, I give you Naira. Naira. I give you Naira. Thank you. ainsi que sandwich, pâtisserie, viennoiserie. Des revues et périodiques qui sont également en vente pour vous aider à passer un agréable voyage. Nous vous rappelons que ce bar est situé voiture 20 en queue du train. Nous sommes à votre siècle. Nous vous remercions de votre noble attention en souhaitant un agréable voyage. Gare de Paris-Est, terminus du train. Nous espérons que vous avez fait un bon voyage. Veuillez vous assurer de ne rien oublier. Merci. Gazeuse ou non gazeuse? Oui, jus d'orange. Jus d'orange. Cela. Yeah. votre attention. Un contrôle de police va être effectué dans le TGV. Nous prions, mesdames et messieurs, de ne pas s'éloigner de leurs bagages. Ceux-ci vont être contrôlés. Merci. Thank you.

Thank you. Señores viajeros, bienvenidos al tren Talgo Barcelona-Madrid. Les informaremos oportunamente la llegada a las principales estaciones del recorrido. Nos ponemos a su disposición y les deseamos un feliz viaje. Senyors viatgers, benvinguts al tren Talgo Barcelona-Madrid. Els informarem oportunament de l'arribada a les principals estacions del recorregut. Ens posem a la seva disposició i els desitgem un viatge agradable. Messieurs les voyageurs, bienvenue au train Talgo Barcelona-Madrid. Nous vous informerons à temps de l'arrivée aux principales gares du parcours. Nous nous mettons à votre disposition et vous souhaitons un bon voyage. Ladies and gentlemen, welcome to Barcelona Madrid Talgo. We shall inform you in good time of your arrival at the main station along the way. We are at your service and we wish you a very pleasant journey. Meine Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen in Talgo Barcelona Madrid. Während der Reise werden wir Ihnen die wichtigsten Haltestellen rechtzeitig ansagen. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Joven nacida en Estambul y que vivía desde muy pequeña la ansia por la música. Una gitana le predijo en Rumanía que se casaría con un hombre famoso cuyo nombre empezaba por Jo, y el destino volvió a acertar. El azar de la vida y una partitura del maestro le llevaron a conocer a Joaquín Rodrigo. Del matrimonio nacería Cecilia, que tampoco pudo escapar de ese sino y es hoy bailarina profesional. Mientras Victoria se convertía en los ojos de su marido, describiéndole lo que solo él sería capaz, al teclado de su máquina Braille, de convertir en sonidos armoniosos, en música. Así fue seguramente como nació la obra más universal del maestro Rodrigo, el Concierto de Aranjuez. come in. Thank you. qui s'appelle Paris. Elle m'a joué une scène à nous chercher lui, à notre famille, à la machine comme la rivière, mais pas de rivière à la qui s'appelle Paris. السادة المسافرون إلى المقهى في خدمتكم توجد بين الدرجة الأولى والثانية وشكراً.